oft hast du dich schon gewundert, dich gefragt, wie schafft die das? Emma Klein mit ihrem Laden, wer kauft denn bei ihr noch was? Andern hat das Riesenkaufhaus, das seit einem Jahr da steht, mit den Billigangeboten längst die Gurgel zugedreht. Und die tragen ihre Pleite als ihr Schicksal mit Geduld. Oder geben sich wie Emma Klein daran auch noch selbst die Schuld. Will nur mal fragen, sag, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Wärst schon gern mal reingegangen, hätt's gern irgendwas verlangt. Doch weil auf deiner Einkaufstüte fett die Kaufhauswerbung prangt, traust du dich nicht, siehst im Fenster kaum noch Ware im Regal. Willst ein andermal was holen, doch es gibt kein nächstes Mal. Denn es kommt, was kommen musste, und es überrascht dich doch. Wo das Haus der Emma Klein stand, ist nur noch ein Baggerloch. Will nur mal fragen, sag, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Wo wird Emma Klein nun wohnen? Keiner weiß, wovon sie lebt. Steht allein da und dann hat sie als Geschäftsfrau nie geklebt. Schon seit Jahren hochverschuldet, machte sie in ihrer Not einfach weiter die Regale voll mit schimmeligem Brot. Von Kind auf an schon so erzogen, warte sie bis jetzt den Schein. So frisst sie bis an ihr Ende all ihr Elend in sich rein. Will nur mal fragen, sag, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und merken es nicht. Nun hat die Bank schon zugeschlagen und ganz schnell fast über Nacht das Haus samt Laden abgerissen und nen Parkplatz draus gemacht. Der gehört dem Superkaufhaus und das wiederum der Bank. Doch das Schärfste ist, dass Emma Klein vor Kummer sterbenskrank und bettelarm sich doch noch immer zu den Unternehmen zählt. Am Wahltag schließlich die Partei der eigenen Enteigner wählt. Will nur mal fragen, sag, warum schlagen so viele Leute gestern wie heute den eigenen Interessen voll ins Gesicht und mehr.